Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben den 19.03.2022 und es ist 19.56 Uhr. Boah, ich könnte so heulen, das ist was im Moment in dieser Welt passiert. Das ist jetzt fangen sie schon an im Fernsehen vom Dritten Weltkrieg zu sprechen und holy shit, also keine Ahnung, also das kann man sich oder mag man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ja, meine Befürchtung ist, oder ich denke auch mal die Befürchtung vieler, wenn mal aus Versehen eine Rakete oder Raketen, die Putin hier abfeuert, doch mal in NATO-Gebiet landet, sprich Polen oder so, ne? Ich könnte so heulen oder vielmehr, mir laufen gerade schon wieder ein paar Tränen übers Gesicht und keine Ahnung. Ich hätte noch einige Leute, von denen ich mich gerne verabschieden hätte wollen, wenn es so weit kommt, besonders meine Kinder. Und ich sag, man kann ja gar keine Nachrichten mehr sehen, man wird ja bekloppt, ne? Also ich hatte, glaube ich, heute Morgen auf NTV, nee, auf Welt war das, aber ich denke mal NTV hat das bestimmt auch gezeigt, wo Putin da im Fußballstadion war und alle haben ihm zugejubelt und ich war ganz erschrocken, wo der Reporter von Welt gesagt hatte, dass sie das an Goebbels erinnert hat, wo Goebbels damals gesagt hatte, wollt ihr den totalen Krieg? Da war ich schon wirklich total erschrocken und also die Situation ist sehr verworren. Ich sag, da fehlen einem wirklich, wirklich die Worte und ich sag, mir kullern so die Tränen hier runter, das ist, ich habe mich schon mal schlau gemacht, wo hier in der Nähe ein Bunker ist, aber ich glaube, da passen nur 1000 Leute rein und ich glaube, bis ich da bin, ist der Bunker überfüllt und wie gesagt, man kann das nicht alles in Worte fassen, was im Moment passiert. Ich hoffe mal, vielleicht haben wir ja Glück und jemand macht ein Attentat auf Putin. Einer seiner Angestellten, dass der den erschießt, Kopfschuss und dann, keine Ahnung, ob es dann vorbei ist oder wäre. Ich weiß auch gar nicht, wenn er wirklich den Entschluss fassen würde, den Knopf zu drücken. Ich glaube, da müssen 3 Leute drauf drücken. Aber ich glaube, die anderen, die kriegen dann eine Waffe am Kopf gehalten und drück den Knopf oder du wirst erschossen, aber beides ist tot. Kopfschuss ist schneller tot, Atomkrieg ist, deshalb, also man kann es ganz schwer einschätzen. Müssen wir abwarten und wie sagt man es? Ich glaube, es geht nicht nur in meinen Kopf nicht rein, sondern auch in den Kopf vieler anderer, wie geisteskrank Putin ist. Also, ich sage gerade, war hier wieder Zelensky im Fernsehen und ich finde den Mann total sympathisch. Also ich sage, der hat Eier. Der hat wirklich Eier und die ganzen Ansprachen, die er da vom US-Parlament, israelisches, deutsches gemacht hat, da sind mir wirklich die Tränen gekommen. Also. Hut ab. Ja, die Klitschkos, ja, ist ihr Land, aber die kann ich irgendwie, weiß ich nicht, die wirken auf mich total unsympathisch, ohne dass ich die jetzt irgendwie angreifen wollte, möchte, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht, also ich finde die wirklich unsympathisch. Heute war ein richtig schönes Wetter wieder gewesen und ein bisschen in der Sonne gesessen und mein Sohn ist heute 18 geworden. Ja, ich dachte, er würde sich mal melden, aber wie gesagt, also ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß ja nicht, was über mich erzählt wird, geworden ist. Aber wenn ich jetzt mal so, sagen wir mal, ja, in meine Situation kann ich mich nicht reinversetzen, aber wenn ich jetzt Kind wäre und ich hätte meinen Vater oder meine Mutter, je nachdem, beide sind schon tot, Gott hab sie selig, nicht kennengelernt und ich wüsste, sie würden noch leben, weiß ich nicht. Also ich glaube, selbst wenn mir erzählen würde oder es erzählt hat, hätte, dein Vater ist das totale Riesenarschloch, das Arschloch der Nation. Weiß ich nicht. Also ich glaube, gut, ich bin ja Löwe. Ich denke ja eh nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und ich würde mich auf die Suche machen und ihn oder sie zur Rede stellen, warum sie oder er mich verlassen hat, gehabt hat. Ja, wieder mein scheiß Deutsch. Nein, ist nicht witzig, sage ich, nack da schon dran, also das ist, aber ich habe auch schon mal gesagt, die Zeit kann mir keiner mehr zurückgeben und ja, damit ist das Thema für mich auch durch, also durch nicht, aber was soll ich machen, also ich kann nur warten, bis er sich meldet, ne, und na gut, wenn es jetzt einen dritten Weltkrieg geben sollte, dann hat sich die Sache so oder so erledigt. Wollen wir es nicht hoffen? Also ich habe tierische Angst. Ich habe immer früher gesagt, ich habe keine Angst vom Tod, weil ich habe alles in meinem Leben erreicht. Ich habe alles verloren. Und ja, klar fehlt mir eine Partnerin an meiner Seite und so, aber ich glaube, ich bin zu, ja, schwierig nicht, aber schon ein bisschen kompliziert und ja, wie gesagt, habe ich jetzt gerade gesagt, denke da nicht, ich fühle mit dem Herzen und fühle mit dem Herzen, mein Gott, ich schneide das nicht raus, weil das ist dann wieder so viel, ja, das ist wieder Klitschko gerade im Fernsehen, ich schneide das nicht raus, weil das ist, ja, live, ja, live nicht, also gleich ist live, wenn es online ist, ich fühle mit dem Herzen und ja, es tut mir schon weh. Sag mal so ein, ich brauche keinen, der für mich Wäsche wäscht oder die Wohnung putzt oder, keine Ahnung, kocht. Das kann ich alles selber. Ne? Ich brauche eigentlich nur jemanden zum Knutschen und Liebhaben. Und vielleicht finde ich das ja noch, vielleicht auch nicht. Wer weiß, was noch in dieser Welt passiert. Und seit dieser Krieg ist schon, also, wenn es ein Krieg, wir haben ja noch, also der Krieg in der Ukraine ist schon schlimm. Ne? Und wir wollen mal nicht hoffen, dass ja, der hier nach Europa überschwappt. Weil dann haben wir wirklich die Arschkarte. Und, naja. Ich gucke jetzt ein bisschen The Masked Singer auf Pro7. Mal gucken, ob da wieder ein paar Corona-Kranke bei sind. War ja bei Schlag den Star auch, den mussten sie ja auch austauschen und ich glaube zwar nicht an Gott, also ich will jetzt nicht gotteslästernd sein, und weil ich sage immer, wenn es Gott geben sollte, wer hat ihn erschaffen? Ne? Also das ist alles hier, diese Welt ist schon ein Wunder der Natur. Und wie das alles entstanden ist und so. Und deshalb, und ob man in den Himmel kommt, eine Seele hat, Weiß ich nicht. Da müssen Tiere ja auch eine Seele haben. Aber diese Welt besteht ja aus Fressen und gefressen werden. Also ein Pottwal, der frisst, meine ich, 10.000 Fische am Tag. Haben Fische eine Seele? Oder ab welch? Oder na, eine Ameise, eine Spinne, Hund, Katze, Maus, haben die eine Seele? Weil was diese Welt besteht aus Fressen und gefressen werden, weil werden sich die Tiere nicht gegenseitig auffressen, dann, ja, dann hätten wir, ich glaube, diese Zahl gibt es gar nicht, Trillmilliarden Jolen auf dieser Welt. Und aber ja, von den Toten ist doch noch keiner zurückgekommen. Ne? Naja. So, will es auch nicht zu melancholisch werden. Melancholie. Guck jetzt. The Masked Singer und ja, thank you for listening. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen und hoffen wir mal, dass das alles gut ausgeht. Ne? Okay, ciao. Thank you.